Eigentlich hat der Körper gegen solche Kommunikationsprobleme und Verwechslungsunfälle ein sehr rigoroses System eingerichtet. Bevor eine Immunzelle ins Blut gelassen wird, muss sie das härteste Bootcamp absolvieren, das für Zellen existiert. Sie muss unter anderem einen langen Weg zurücklegen, auf dem ihr dauernd körpereigene Strukturen präsentiert werden. Wenn die Immunzelle sich nicht ganz sicher ist, ob das präsentierte Körper eigen oder fremd ist, bleibt sie stehen und piekst kurz mal mit dem Finger daran herum. Das war dann eine fatale Fehlentscheidung. Diese Immunzelle wird niemals im Blut ankommen. Dieses System funktioniert ziemlich gut und meistens gibt es keine Zwischenfälle. Eine Übung ist jedoch besonders knifflig. Was tun, wenn fremde Dinge das Immunsystem an Bakterien erinnern, obwohl es keine Bakterien sind? Rote Blutkörperchen zum Beispiel tragen auf ihrer Oberfläche bakterienähnliche Proteine. Eigentlich würde unser Immunsystem unser Blut angreifen, wenn es nicht gelernt hätte, dass unser eigenes Blut nicht angetastet werden darf. Haben unsere Blutkörperchen selbst Blutgruppenmerkmal A auf der Oberfläche, tolerieren wir auch Blut von fremden Menschen der Gruppe A. Wir können kein Blut von jemandem erhalten, der andere dieser Blutgruppenmerkmale auf der Oberfläche hat. Unser Immunsystem würde sofort an Bakterien erinnert, und da diese nichts in unserem Blut zu suchen haben, würde es die fremden Blutkörperchen in aller Feindschaft verklumpen. Ohne diese Kampfbereitschaft, trainiert durch unsere Darmbakterien, hätten wir keine Blutgruppen und könnten munter fremdes Blut an jeden verteilen. Bei neugeborenen Babys mit nur wenigen Darmkeimen funktioniert das auch noch so. Ihnen könnte man theoretisch jede Blutgruppe geben ohne Gegenreaktion. Weil Antikörper der Mutter in das Blut des Kindes gelangen, benutzt man aber im Krankenhaus sicherheitshalber die mütterliche Blutgruppe. Sobald sich Immunsystem und Darmflora ansatzweise entwickelt haben, darf man nur noch Blut aus derselben Blutgruppe erhalten. Die Blutgruppenentstehung ist nur eines von vielen immunologischen Phänomenen, das von Bakterien verursacht wird. Vermutlich kennen wir die meisten noch gar nicht. Vieles, was Bakterien so tun, geht eher in Richtung Feintuning. Es gibt pro Bakteriensorte ganz unterschiedliche Wirkungen auf das Immunsystem. Bei einigen Arten konnte man feststellen, dass sie unser Immunsystem toleranter machen, indem sie beispielsweise dafür sorgen, dass mehr friedlich vermittelnde Immunzellen gebildet werden. Oder wie Cortison und andere entzündungshemmende Medikamente auf unsere Zellen einwirken. Fehlen uns zu viele solcher Bakterien, kann das Allergien begünstigen. Andere Darmbakterien reizen unsere Immunzellen und stacheln sie an. Das muss nicht immer verkehrt sein, sondern ist eventuell ein gutes Training, falls wirklich mal ein fieser Krankheitserreger bei uns eintrudelt. Am besten wäre also ein gutes Gleichgewicht der beiden Fraktionen Gelassenheit und Vorsicht.